Solche von Zions Einfluss befreite Parteien würden mit einem Male nicht anders als die freigewordenen Völker die tiefe Gemeinschaft aller Lebenserfordernisse und Bedürfnisse des gesamten Volkes dahin erkennen, dass die Zersplitterung und der endlose Schwindel des Parteigetriebes ganz von selbst in nichts zerfiele und die eine große neue Partei des genesenden und erstarkenden ganzen deutschen Volkes schier von selber erstünde. Auch das klingt utopisch, auch das scheint unerreichbar, solange die Erkenntnis, die nicht mehr abzuweisen ist, nicht allen aufgegangen ist. Jene Erkenntnis, die nicht in Wirklichkeit und Tat umgesetzt, entlebendigte Völker zu Tod und Untergang verdammt und vorherbestimmt. Allerdings aber muss gleichzeitig mit jener Erkenntnis auch die der eigenen großen Schuld gegenüber den Volksgenossen erblühen, jener großen Schuld, die darin bestand und besteht, dass die kasten- und ständehaft getrennten Menschen kein primäres Hinsehen auf den Nebenmenschen aufbrachten und also nicht jener Liebe hatten, ohne welche keine menschliche Gemeinschaft gedeihen kann. Jener Hochmut aber, jener Eigendünkel, jene Abschließung vor den Volksgenossen, wie sie Voreingenommenheiten und die fixen Ideen berufsgegebener Absonderung mit sich gebracht hatten, muss einem späten, liebenden Verstehen der Bedürfnisse und Lebensnöte des leidenden Bruders weichen, alsdann alsbald mit unerwartetem und erlösendem Wiederverstehen, Dankbarkeit und freudiger Anerkennung des Anerkennenswertens beantwortet würde. Und wie es der Fluch der bösen Tat ist, dass sie fortzeugend Böses muss gebären, wie die Verneinung unweigerlich Wiederverneinung zeitigt, so muss liebevolles Hinschauen, das ist also fremdes Dasein, bejahendes Erkennen, Wiederbejahung und freudiges Aufatmen zeitigen und der Segen alles Guten, der so lange Vergessene und Ungeahnte, wird unweigerlich erfließen, der da vorzeugend Gutes muss gebären. Wer aber tiefere Menschenkenntnis besitzt, der weiß und kann es bestätigend, wie überraschend schnell bejahende Teilnahme alten Groll und scheinbar unüberwindlichen Hass in Liebe zu wandeln weiß. Gelingt es so vorerst durch die Macht und Überredungskraft des gesprochenen Wortes, die gleichgültigen und verhärteten Gemüter zu rühren, die Herzen zu erweichen, den lähmenden Bann der Teilnahmslosigkeit zu brechen, dann werden endlich der Arbeiter und der Bürgersmann sich Auge in Auge gegenüberstehen, ihre Hände werden sich finden und der herrlichste Freudentag des deutschen Volkes, der Tag des gemeinschaftlichen Hinschreitens auf das gemeinsame, mit vereinten Kräften angestrebte Ziel der Erlösung, wird angebrochen sein. Und dann werden sie alle, die Hasserfüllten, in wohliger Entspannung erleben, wie sich der Krampf der Erbitterung und Feindschaft löst, wie sich die Runzeln und Falten bösen Grolles und neidischen Missgönnens glätten, wie die Augen aufleuchten im freudigen Gemeinschaftsgefühle des einen, unteilbaren, neu auflebenden deutschen Volkes, und wo alle allen Wohlsein und Gedeihen vergönnen, da wird das gemeinsame Tun und Wollen auch allen alles in ungeahnter Leichtigkeit und Schwungkraft erreichen helfen. Das klingt heute noch fantastisch und unwahrscheinlich, doch aber muss es kommen. Und in erstauntem Aufatmen wird ein ganzes Volk, den Alpdruck künstlich erzeugter Fieberträume in später Genesung überwunden zu haben, glauben und sich jung und stark fühlen in ungeschwächter und ungeteilter Gesamtkraft. Dass es geradezu gesetzlich geregelt werden muss, wer überhaupt das Recht hat, dem deutschen Volke das Allerwichtigste, die tägliche geistige Kost zu bereiten, wurde bereits erwähnt. Und der wahnwitzige Zustand, dass der verantwortungsreichste Beruf der Welt von den verantwortungslosesten Gesellen ungeprüft, unkontrolliert, unbeanstandet und ungestraft ausgeübt werden darf, muss ein allzu spätes Ende finden. Auch das klingt ungewohnt. Auch das wird Stürme der Entrüstung erregen, aber auch das muss erreicht werden zur Genesung und zum ruhigen Gedeihen nicht nur unseres, sondern auch aller übrigen Völker auf Erden. Diese Völker aber müssen sich in gemeinsamen Beratungen dazu aufraffen, dass das Nachrichten- und Verständigungsnetz, wie es Zion seinen geheimsten Zielen zu Liebe, zu Lüge, Hass und Verwirrung um den Erdball gespannt hat, zerrissen und zum Ersatze nur das vermittelt und verbreitet werde, was den unverstörten Willen der einzelnen Völker und Staaten gemäß ist. Auch dies zu erreichen, wird ungeheure Schwierigkeiten kosten. Auch hier wird es das Vorrecht des beweglichen Geistes sein und bleiben, diese vermittelnde Tätigkeit zu vollführen. Aber nie mehr darf dies geschehen im Dienste der beweglichen Weltvergewaltigung, sondern nur unter der entschlossenen und nimmermüden Aufsicht des fassenden Geistes all der wiedererstehenden und neu auflebenden Völker. Und durch eherne Gesetze in allen Berufen und Bereichen, wo die Interessen fassenden und beweglichen Geistes aufeinanderprallen, muss dafür Sorge getragen werden, dass der Vermittlergeist auf die ihm gebührende Position herab- und zurückgewiesen werde, über die er niemals emporwachsen darf, soll das wahrhaft schaffende Menschentum nicht zerstört, gelähmt und vernichtet werden. Wem dies hohe Ziel klar vor Augen steht, und wer hier nicht die Kraft fände, schrittweise zu erreichen, der beweise damit seine Lebensunfähigkeit und Entartung und verdiente nichts Besseres als die Vergewaltigung durch den beweglichen Geist. Was nun das Geistesleben anbetrifft, so glauben wir, dass gerade hier unsere Ausführungen genugsam klare Direktiven gegeben haben, den Weg der Befreiung einzuschlagen. Eines steht jedenfalls fest: Wer da vermeinte, dass das Werk der Reformation mit dem sogenannten Reformationszeitalter seinen Abschluss gefunden hätte, der würde gewaltig irren. Denn nicht nur das Evangelium gilt es heute zu zeugen, pro Evangelio testare, sondern vorerst und vor allem für das deutsche Leben das gefährdete, der Vernichtung geweihte, ersterbende Leben.